Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und wir suchen Zuflucht bei Allah SWT vor unseren schlechten Taten und unser schlechtes Handeln. Dem, den Allah SWT recht leitet, keiner kann ihn in die Irre führen. Und dem, den Allah SWT in die Irre führt, keiner kann ihn recht leiten. Und wir bezeugen, dass es keinen gibt außer Allah, dass er einzig und alleine ist. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, ein ernsthaften Fürchten, und stirbt nicht außer als Muslime. O ihr Menschen, dient euren Schöpfer, der euch von einem einzigen Samentropfen erschaffen hat und euch zu Völker und Stämme gemacht hat. Also fürchtet Allah zu sein. Und vergiss nicht, dass Allah SWT über alle unsere Tun und Handeln Bescheid weiß. Also liebe Brüder und Schwestern, Allah SWT sagt im Koran, jede Seele wird den Tod kosten. Und ihr werdet alle am Tag der Auferstehung, zur Rechenschaft gezogen. Und diejenigen, die es geschafft haben, ins Paradies zu kommen, das sind diejenigen, die am Ende gewonnen haben. Also so Umgang ungefähr übersetzt. Und der Prophet Sallam hat gesagt, in einem Hadith, ich habe euch einmal verboten, die Gräber zu besuchen. Aber jetzt besucht die Gräber, weil der Besuch von den Grabstätten erinnert an den Tod. Weil der Besuch von den Grabstätten führt dazu, dass Menschen also ein Tränen in den Auge bekommen. Und es hilft, die Gelüste zu Menschen, der Menschen zu, quasi unter Kontrolle zu bringen. Und deshalb hat der Prophet gesagt, gedenkt den Tod viel. Und Umar ibn Khattab hat einmal gesagt, als Umar ibn Khattab auf seinem Todesweg lag, hat er gesagt, es reicht der Tod, als quasi reicht aus, dass man so dadurch aufgeweckt wird. Und wir wissen ja, das, was uns eigentlich tagtäglich lenkt, unsere Gelüste, unsere Liebe zum Jenseits, Diesseits, wir müssen langsam auf all diese Sachen, die uns beherrschen, kontrollieren können. Weil am Ende all diese Sachen nimmt man nicht mit. Und diese Diesseits ist sowieso vergänglich. Und am Ende auch alles, was man hier im Diesseits kennt und weiß und genießt, ist sehr kurzfristig. Also für diejenigen, die im Diesseits sich beschäftigt haben und keine Kontrolle über ihre Gelüste gehabt haben, sie werden sich wundern dann am Tag der Auferstehung über ihre Bücher, die sie bekommen haben. Also an diejenigen, die sich von Allah SWT abgekehrt haben. für die Leute, die dieses Diesseits als endgültiges Ziel genommen haben. Das ist ein täuscherisches Ziel. Dieses Ziel täuscht. Es täuscht, weil es vergänglich ist und es ist sehr kurzfristig. Aber das, was nicht vergänglich ist und das, was ewig dauert, ja, ist das Jenseits. Und es spielt keine Rolle, ob man ein Minister ist oder ein armer Mann oder reich oder wie auch immer. Es kommt alles auf das Gleiche hinaus. Man wird vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und er wird dann uns alles entsprechend belohnen für unsere Taten oder bestrafen. Und für diejenigen, die vergessen haben, wie kurz das Diesseits ist, für die wird es im Jenseits dann eine sehr große Enttäuschung geben. Und wenn wir immer noch betrachten die Lehren von die Nachtreise und Himmelfahrtreise, da hat der Prophet Sallam einiges gesehen auf der Himmelfahrtreise. Und da hat er eine alte Frau gesehen, hässlich. Und hat Jibril, also Gabriel, gefragt, wer ist das? Und er hat gesagt, das ist das Diesseits. Das ist die Erde, auf die man lebt. Also eine alte Frau, hässlich, aber geschmückt. Und so ist das Diesseits, in dem wir leben. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, vergiss nicht, unabhängig davon, wie grün das Diesseits wird und wie reich man wird und wie angenehm das ist. Und unabhängig davon, wie viel Schönes man hier erlebt im Diesseits, vergiss nicht, es wird alles ein Ende haben. Man wird am einen Tage sterben. Und am Ende wird man vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und wir dürfen das niemals vergessen. Egal wie gut es im Diesseits geht, egal wie gut, wir werden am Ende vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und am Ende, alles, was man gemacht hat, wird man dafür zur Rechenschaft gezogen. Und falls all deine Freunde in die Irre sind, dann geh nicht den gleichen Weg wie deine Freunde. Und am Ende vergiss nicht all unsere Freunde und Bekannten und Verwandten, die werden alle auch den Tod kosten und uns entweder werden die uns vorausgehen oder wir werden vorausgehen. Also, Mensch, du bestehst nur aus einigen wenigen Tagen. Und immer wenn ein Tag vergeht, ist ein Teil von dir weg. Und jeder Tag, der vergeht, kommt nie wieder zurück. Und jeder Tag, den man nicht richtig angewendet hat, ist ein Tag, der verloren für immer ist. Und wir gucken nochmal, was der Prophet Sallam gemacht hat. Er hat gesagt, das Leben meiner Umma, also meine Gemeinschaft, ist zwischen 60 und 70. Also Jahre. So alt wird man ungefähr durchschnittlich. Und deshalb sehr wenig Zeit eigentlich. Und der Prophet hat gesagt, der Beste von euch ist derjenige, der ein langes Leben hat und es alles richtig genutzt hat. Und der Schlimmste von euch ist derjenige, der ein langes Leben hat und hat es alles in Schlechten genutzt. Also gucken wir nochmal unsere Bücher. Jeder soll nochmal zur Rechenschaft mit sich selbst ziehen. Und könnte er sein eigenes Buch vor sich sehen? Wie würde jetzt dieses Buch aussehen? Jeder muss jetzt nochmal bildlich vorstellen, wie sieht jetzt mein Buch aus, wenn ich vor Allah subhanahu wa ta'ala stehe, über mein Leben. Und am Ende, das Tor des Paradieses hat einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel hat Zähne. Und auf diese Zähne muss man achten. Man muss den Schlüssel besitzen. Und man muss auch die richtige Zähne auf diesem Schlüssel, damit man ins Paradies kommt. Aber für diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala verloren, also vergessen haben, Das sind diejenigen, die Allah auch vergisst. Und zu denen dürfen wir nicht gehören. Eines Tages wird das Geld ausgehen. Und eines Tages wird die Gesundheit ausgehen. Und eines Tages wird dein Leben ausgehen. Und am Ende ist es wirklich nur eine Frage deiner guten und schlechten Taten. Und am Ende wird dich keiner nutzen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und keiner wird dich erbarmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und am Ende, diejenigen, die ins Paradies kommen, sind diejenigen, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala treffen, treffen Allah subhanahu wa ta'ala mit einem gesunden Herz. Und dann gibt es die anderen, so heißt es im Vers, wenn der Tod kommt, sagen die zu den Engeln, des Todesengeln, schicken mich wieder zurück. Ich will nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Schick mich zurück. Ich werde jetzt ein guter Mensch sein. Ich werde jetzt beten und fasten und alles richtig machen. Das sind die schlechten Menschen, die sagen das, wenn die Todesengel zu dir kommen. Ich werde nie wieder Unzucht machen und ich werde nie wieder stehlen und ich werde nie wieder dies und jenes machen. Und ich werde nie wieder Zinsen nehmen. Und deshalb müssen wir auf unseren Islam achten, dass wir auf den richtigen Islam haben im Herzen. Für diejenigen, die alles gelassen haben, keine Gebete gemacht haben, keine gute Sache gemacht haben, immer ihre Gelüste gefolgt sind, kommen dann am Tag der Auferstehung, und dann sogar vor Tag der Auferstehung, kommen die Todesengel und sagen, schicken, sie werden am Ende sagen, für diejenigen, die nicht geglaubt haben und keine rechtschaffenen Taten gemacht haben, die werden am Ende sagen, die würden alles auf der Erde geben, als Preis ins Paradies zu kommen. Und es wird von denen nicht akzeptiert. Bei einem Tag der Auferstehung, so wie es im Vers heißt, so im Vers heißt, deine eigenen Gliedmaßen werden gegen dich aussprechen. Deine eigenen Gliedmaßen, deine Haut, deine Hände, deine Beine. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir alles zum Sprechen bringen. Und wenn sie sprechen, werden sie dann gegen dich aussagen. Und am Ende wird der Mensch sagen, warum sprichst du? Ich versuche dich nur zu beschützen. Und dann werden die Hände und die Haut und die Beine und alles, die werden am Ende zurückreden und sagen, sie wurden befohlen zu reden, also haben wir geredet. Also am Tag der Auferstehung wird Allah subhanahu wa ta'ala deine eigenen Gliedmaßen dazu bringen, zu reden. Und die werden, jeder einzelne von den Gliedmaßen wird sagen, was er gemacht hat. Also was deine Hände gemacht haben, die werden dann sagen, wir haben das gemacht. Und wo deine Beine hingegangen sind, die werden sagen, wir haben das gemacht. Und so weiter. Und am Ende sagt der Mensch, warum redet ihr? Ich versuche euch nur zu beschützen. Und die werden am Ende die Gliedmaßen werden sagen, derjenige, der uns stumm gemacht hat im Diesseits, ist derjenige, der uns zum Reden gebracht hat im Jenseits. Vergiss nicht, am Ende das Herz, im Herz darf nur wirklich, also da darf keine Liebe sein zu irgendeinem bekannten Schauspieler oder Musiker oder sonst was, ja, so dass diese Liebe wirklich das Herz erobert, Am Ende gibt es keinen Platz mehr für die Liebe vor Allah SWT. Also vergessen wir auch, liebe Brüder und Schwestern, am Ende der Tod kommt zu jedem, unabhängig davon, wie reich oder wie mächtig. Auch wenn du ein Imperator bist, oder du bist ein Pharao, oder du bist sonst was für ein König, am Ende der Tod kommt und er wird dich zerschmettern. Und für diejenigen, die nicht La ilaha illallah gesagt haben, am Ende, das sind diejenigen, die verlieren. Also wo sind die Minister jetzt? Wo sind die Könige? Wo sind die Mächtigen? Wo sind die? Was hat sie das alles genutzt, als der Tod herabgekommen ist auf sie? Was hat sie das alles genutzt, als der Tod runtergekommen ist auf sie? Und die zu Allah SWT zurückkehren müssten. Womit will man sich hier von dem Diesseits verabschieden? Man muss Entscheidungen fällen. Womit will ich mich jetzt hier verabschieden vom Diesseits? Und es werden viele am Tag der Auferstehung sein, die schreien werden, die müde sind. Die sagen, oh wehe mir, dass ich so war und wehe mir, dass ich so gemacht habe. Und wenn am Ende sagt, wehe uns, dass wir nicht an Allah SWT geglaubt haben und dem Prophet SAW gefolgt haben. Und die werden sagen, warum sind wir nicht mit dem Prophet auf den gleichen Weg gegangen und ins Paradies reingekommen? Und warum habe ich den als Freund genommen? Das ist ein wichtiger Vers im Koran, das ist ein sehr wichtiger Vers, wo Allah SWT sagt, die Leute, die am Ende verlieren am Tag der Auferstehung, werden Folgendes sagen, warum habe ich den und den als Freund genommen? Warum habe ich den und den als Freund genommen, obwohl sie mir am Ende nur den rechten Weg abgeirrt haben vom rechten Weg? Und dann wird nur das Weinen helfen. Also am Ende zu Allah SWT ist die Rückkehr. Wir dürfen nicht vergessen, dass Allah SWT derjenige ist, der auf uns guckt und alles weiß. Und derjenige, der den Zustand unseres Herzens kennt. Und ist derjenige, der unsere Körper erschaffen hat. Und derjenige, der uns am Leben erweckt hat. Und derjenige, der am Ende alles im Universum in seinen Händen ist. Und er ist Herr von allen, von den Wolken, von den Bergen, von alles. Aber es ist der Herr der Welten, also alle Welten. Und am Ende derjenige, Allah SWT ist die letzte Instanz sozusagen. Also kein Gefängnis, kein Gerichtshof, kein gar nichts. Aber Allah SWT, das ist die letzte Instanz, wo man endet. Und deshalb müssen wir uns darauf gefasst sein, dass am Ende der Richter, wird derjenige sein, der über uns richtet. Und dass wir Allah SWT fürchten und vergessen nicht, dass wir zu ihm zurückkehren werden. Und dass wir nicht unsere Religion verlieren. Und dass wir nicht unsere guten Taten verlieren. Und dass wir nicht alle guten Wege abirren, auf die wir jetzt sind. Und dass wir nicht vergessen, was für eine Verantwortung es ist, diese Religion zu tragen auf seinen Rücken. Und also so wie der Professor schon gesagt hat, wenn wir am Ende nicht in der Lage sind, diese Botschaft zu tragen, er wird uns austauschen mit Menschen, die dazu in der Lage sind, die Botschaft zu tragen. Also bin wir Allah SWT, dass wir zu denjenigen gehören, die in der Lage sind, so eine schwerwiegende Botschaft zu tragen. Wenn wir gucken nochmal, wie die Gefährten waren. Die Gefährten haben alles erlitten für Osmantale. Die haben Hunger gehabt, die sind eingefroren, die wurden in heißem Wasser eingekippt, alles Mögliche mit denen gemacht. Und haben die Religion nicht verloren, an die sie festhalten. Jetzt ist die Zeit zu handeln, liebe Brüder und Schwestern. Vergiss nicht das richtige Kapital, auf den man aneignen muss. Nämlich die guten Taten, die man auf sein Konto aneignen muss. Weil am Ende, das ist das einzige Kapital, das einem nutzt, sind diese Hasanat auf dem Konto. Nicht das Geld aber. Und deshalb müssen wir alle nochmal fragen, hat meine Religion so einen hohen Stellenwert bei mir? Oder haben andere Sachen einen hohen Stellenwert bei mir? Und wir wissen, wir sind natürlich alle beschäftigt und es ist auch richtig so, dass wir sehr viel beschäftigt sind. Aber nicht, dass wir vergessen, wofür wir das alles machen und warum wir das alles machen. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, kehrt zurück zu Allah SWT. Kehrt zurück zu Allah SWT, weil er ist derjenige, der am Ende auf uns wartet. Allah SWT ist derjenige, der gleichzeitig der Allbarmherzige ist und gleichzeitig derjenige, der streng im Bestrafen ist. Und deshalb hoffen wir das erste, inshallah, und nicht das zweite. Habt ihr nicht gelesen im Koran, wie Allah SWT die früheren Völker beschrieben hat und was er mit denen gemacht hat? All diese Völker wurden zerstört von Allah SWT. Zum Beispiel Karun hat sehr viel Geld bekommen und hat am Ende gesagt, das ist alles auf mich zurückzuführen. Ich bin derjenige, der so stark und so klug ist. Und am Ende hat Allah SWT ihn in Erdboden versinken lassen, er und sein Reichtum. Am Ende spielt das alles keine Rolle. Also schau nochmal in dir ein, schau nochmal auf deine Taten ein und sichere dir selbst ab für dein Jenseits. Und der Schlimmste von euch ist derjenige, der seine Gelüste folgt und am Ende vor Allah SWT schlecht dasteht. Also, lasst euch nicht täuschen, wie alle Leute ihr diesseits genießen und lachen und sonst was, werden sie dadurch ihr Jenseits verkaufen. Lasst euch dadurch nicht täuschen. Wir müssen von denjenigen sein, die am Tag der Auferstehung lachen und Freude zeigen. Und dafür müssen wir jetzt arbeiten, inshallah. Deshalb muss jeder nochmal in sich gehen und schauen, was er macht, damit wir von denjenigen sind, die am Tag der Auferstehung zum Wirklichen gehören, inshallah. Und diejenigen, die an so einem Tag eine Freude haben. Also liebe Brüder und Schwestern, wir haben jetzt einen Zeitrahmen gegeben vor uns. Der Zeitrahmen fängt ab jetzt und endet mit dem Tod. So viel Zeit haben wir, um unser Leben wieder gerade zu biegen. Und so viel Zeit haben wir, um mehr Gottesfurcht anzueignen. Und so viel Zeit haben wir jetzt, inshallah, damit wir, wenn wir sterben, dass wir gut vor das Mal zurückkehren. Und wir müssten eigentlich weinen für die Zeit, die wir verloren haben. Wir müssten eigentlich weinen für die Zeit, die wir verschwendet haben, bevor wir zu Allah SWT zurückgekehrt sind. All diese Zeit ist verlorene Zeit. Aber unabhängig davon, diese Zeit wir sollen nicht über die Toten weinen, wir sollen über unsere tote Herzen weinen. Und wenn wir tote Herzen haben, das lohnt sich, darüber zu weinen. Unsere Herzen, die voller Sünden und dunkle Flecken gedeckt sind, auf sowas sollen wir weinen. Und aber für diejenigen, die in dieser Zeit ertrunken sind, die werden das leider nicht sehen können. Also liebe Brüder und Schwestern, der Tod und das Gedenken des Todes reinigt das Herzen und führt den Menschen auf den geraden Weg, weil wenn man den Tod oft gedenkt, dann hört man auf mit den Sünden, weil man weiß, es gibt alles ein Ende und das Ende könnte jederzeit kommen und wenn ich oft den Tod gedenke, dann will ich dafür sorgen, dass mein Ende gut ist, also fange ich jetzt schon damit an, daran zu arbeiten. Also an alle Leute, die jetzt blind sind oder vergesslich sind und nicht sehen können und nicht verstehen können. Für die alle Leute, die jetzt Diener sind, Diener des Geldes, Diener der Frauen, Diener des Business, Diener der Erde, Diener der Dunya. Vergiss nicht, am Ende, all diese Leute sind am Ende verflucht. Barak Matala. Weil sie ihre Prioritäten falsch gesetzt haben. Es ist nur wenige Tage, liebe Brüder und Schwestern, nur wenige Tage, bis man stirbt. Nicht, dass wir vergessen, inshallah, die richtige Investition zu machen in solche Tagen jetzt. Möge Allah SWT von uns, von denjenigen machen, die den Tod oft gedenken und dadurch auch Lehren ziehen. Und möge Allah SWT uns von seinem Zorn entfernen und möge Allah SWT uns in seine Barmherzigkeit einschließen und möge Allah SWT unsere Brust ausweiten und voller Licht machen und möge Allah SWT uns auf dem geraden Weg festigen. Und wir am Ende, wir suchen Zuflucht bei Allah SWT Und ihn bitten wir um Unterstützung und ihn bitten wir um Hilfe. Und nur was alle uns in Islam schön machen, unsere Herzen und das Unglauben schlecht in unseren Herzen darstellen. Und nur was alle uns zu guten Beispielen machen und nicht zu schlechten. Und nur was alle durch uns Leute zum Islam recht leiten und nicht durch uns vom Islam andere Leute vom Islam fernhalten. Nur was alle unsere Reihe festigen und uns zu einer Umma machen und all unsere Jugendlichen und Frauen und Kinder beschützen. Du wirst alle uns die Unwissenheit von unseren Herzen wegmachen, dass uns bewusst ist, dass wir verlieren können, wenn wir nicht zu Allah SWT zurückkehren. Und möge Allah SWT uns von denjenigen machen, die sehr viel Niederwerfung machen für Allah SWT.